Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kürzung von A. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind's auch die Fakten. Heute mit Jürgen, Dominik und Philipp. Jürgen, du hattest mal Angst, dass irgendwann der Philipp mehr Mühe in diese Intros steckt, als in die kompletten Folgen? Zum Glück sind wir da weit von entfernt. Also ich sehe echt, dass der irgend so ein Staatsorchester demnächst einfach mal engagiert. Und dann haben wir 20.000 Euro Minus auf dem Konto, weil die 10 Sekunden eingespielt haben. So ein 200-Mann-Orchester. Mit so einem Star-Dirigenten haben das. Anand de Trepko singt das Intro. Ja, ich bin einfach nur baff. Ah, schön. Ja. Okay. Und nun? Das war's für heute. Ja, eigentlich können wir da jetzt nicht mit so 10 Hinweisen ankommen nach sowas. Das ist eigentlich, da braucht's was Größeres. Noch größer? Ich guck mal, vielleicht habe ich was mit 11 Hinweisen. Ich habe nämlich hier noch ein paar Dinge quasi auf meinem Stapel liegen. Unter anderem hat mir der René sogar 2 Folgen gleich vorbereitet. Boah! Die ich jetzt parallel vorlese. Genau. René ist der Typ hinter den Podcasting-Tipps oder @Podcast-Tipps, glaube ich, auf Twitter. Und wenn ich es recht überblicke, ist das auch der Künstler, der mal diese Handy-Ausstellung in Hamburg, glaube ich, hatte. Für dem ich mal ein Bild und ein Handy von mir geschickt habe und wo ich dann quasi als Teil der Ausstellung in Hamburg an irgendeiner Wand gelandet bin. Also du physikalisch? Ja, genau. Mm. Also ich glaube, das müsste alles dasselbe sein. Aber ich glaube, ich hebe mir die noch auf. Ich habe jetzt gerade Bock, irgendwie ein anderes vorzulesen. Boah, wie geil das jetzt für ihn sein muss. Oh, geil, er liest mal zu. Nein. Nein, es ist ja noch viel besser, weil ich habe das jetzt angeteasert, jetzt seid ihr voll heiß drauf und dann bringe ich es erst irgendwie in 3 Wochen, das ist doch viel besser noch. Okay. Also, Hinweis Nummer 1. Meine Kinder waren allesamt Rebellen. Eins wurde drogensüchtig, ein anderes brannte mit einem Clown durch. Allesamt waren sie aber künstlerisch talentiert. Leonhard Schmidt. Nein, der lebt Gott sei Dank noch. Jürgen dein Raub. Dein Papa ist mit einem Clown durchgebrannt? Nee, du. Nein. Achso, Moment. Manchmal kann ich einen Gag nicht auslassen. Das kenne ich, das Gefühl. Also Kind mit Clown durchgebrannt ist fantastisch. Finde ich auch gut. Aber keine Ahnung. Ich heiratete meine 4. Frau im Alter von 54 Jahren. Also ich war 54, sie war 18 und damit deutlich älter als meine letzte Frau. Sie schenkte mir 8 Kinder. 8? Okay. Wow, okay. Krass. Ich finde das interessant. 8 Kinder, ey. Alter. Ja, ich weiß gar nicht, ich überlege jetzt gerade, ob das wirklich, das waren ja nur die von der einen Frau. Ich überlege gerade, ob er mit anderen Frauen auch noch Kinder hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Das ist doch blanker Wahnsinn, ich sag's, wie es ist. Ich wurde in London in ärmlichen Verhältnissen geboren. Mein Vater starb an den Folgen seiner Alkoholsucht, meine Mutter war geisteskrank. Gestorben bin ich in der Schweiz. Okay. Geisteskrank. Naja, wenn die Kinder mit dem Clown durchbrennen und Drogen nehmen, kann das schon mal passieren. Ach so, nee, es sind ja dann die Enkelkinder. Ach man, das verwirrt mich immer sowas. 4. Ich verließ die Schule im Alter von 13 Jahren und arbeitete als Laufbursche, Zeitungsjunge, Spielzeugmacher, Drucker und Glasbläser. Glasbläser? Finde ich auch spannend. Ich hätte angenommen, dass man zum Glasbläser eine jahrelange Ausbildung vielleicht machen muss. Hm. Das ist offenkundig eine Fehlername. Offenkundig. Habt ihr schon irgendeine Idee? Wie alt ist die Person, als sie das macht? 13. Nee, 13. Ich weiß nicht genau, was er wann dann gemacht hat, aber mit 13 ist er von der Schule runter und hat dann verschiedene Jobs. Wobei, ich meine, auf der anderen Seite, ich glaube, Glasbläser, da gibt es ja nicht nur den einen Typ oder Frau, die in die Glasröhre reinpustet, sondern es gibt ja auch Leute, die müssen sich irgendwie um das Feuer kümmern, um die ganzen anderen Sachen, das Glas anzumischen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es schon sehr viele Sachen, die man auch mit nicht total fragilen Dingen machen kann. Und es ein ehrenvoller Beruf. Es lässt auch ziemlich offen dann, ich meine, es kann ja auch eine mehrjährige Ausbildung gewesen sein, also ja, aber auch später irgendwann gemacht hat. Ja, aber auch historisch ein sehr naja, nicht anrüchige, aber so ein bisschen wie Matrosen, so ein, ja, die hauen schon auf den Putzruf. Da gibt's auch so einen alten Spruch, von wegen, wenn die ihren Lohn bekommen haben, dann klappern sie schön mit dem Beutel und wenn nichts mehr drin ist, dann klappern sie halt weiter, aber halt nur noch mit den Scherben. Also will sagen, die haben das Geld eher mal rausgehauen am Zahltag und tendenziell das eher mal versoffen, als ein sparsames Leben zu führen. Woher hast du dein Wissen über Glasbläser, Philipp? Ich glaube, das war ein Feature auf Bayern 2, das ich gehört habe. Total verrückt. Fünftens. In einem Charlie Chaplin Lookalike-Wettbewerb wurde ich Dritter. Ist es Charlie Chaplin? Ja. Yeah. Ah, verdammt. Jetzt war ich zu langsam, aber ja, es ist Charlie Chaplin. Ja, es ist Charlie Chaplin. Ah. Das ist ein zu guter Hinweis. Ja, von denen habe ich so oft schon gehört. Ja. Ich hätte ihn nicht zu früh bringen dürfen, aber ich fand ihn einfach so schön. Der ist auch super. Also in einem Charlie Chaplin Lookalike-Wettbewerb wurde Charlie Chaplin Dritter. Das ich finde es auch viel lustiger, in dem Moment dann einfach nichts zu sagen. Also, das so durchzuziehen, das ist hammergut. Ich hätte ihn echt gern beobachtet, so in dem Moment. Ja, total, einfach so, total. Keine Ahnung, dabei zu sein, wie er das einfach annimmt. In meiner jetzt nicht mehr ganz so regelmäßigen Schafkopfrunde spielt einer mit, oder hat immer einer mitgespielt, der mal bei einem Rudolf Mooshammer Lookalike-Wettbewerb mitgemacht hat. Den wie viel Platz hat er gemacht? Also ich glaube, er hat es nicht verraten. Also vermutlich ist er ziemlich weit vorne gelandet. Hat er auch so einen passenden Hund? Ich glaube, der wurde ihm wahrscheinlich da dann in die Hand gedrückt, ich weiß es nicht. Das war irgendwie, ich glaube, es ging irgendwie von der Bild-Zeitung aus. War ganz schrecklich, sowas. Oh yeah. Naja, dann ratter ich euch mal den Rest noch gar runter. Ich wurde als Kriegsgegner zeitweise vom FBI beschattet. Mein Stern am Walk of Fame wurde in den 1970er Jahren gesetzt, mit großer Verspätung. Was? So spät erst? Ach krass. Ja. Also diese Sterne am Walk of Fame, die bieten uns immer wieder Material zu Gesprächen. Ja, da habe ich jetzt auch schon einiges über diese Sterne gelernt. Ach wirklich? In diesem Podcast. Weil das wäre ja auch mal fast irgendwo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr da einen guten Podcast-Folge zu diesen Sternen für uns hättet, gerne auch auf Englisch, schickt uns mal einen Link rum. Das fände ich echt interessant. So, was es mit denen historisch auf sich hat, wo die herkommen, warum man da wie drauf ist, was so die politischen Sachen dahinter sind. So ein kompaktes einmal alles über dieses Ding. Das wäre cool. Her damit. Achtens, ein Schwank aus meinem Leben. Einmal besuchte ich Wales, wo ich für ein paar Tage lang bei einer Minenarbeiterfamilie wohnte. Am zweiten Abend, nach dem Essen in der Küche, führte mich mein Gastgeber nach oben in einen Raum. Aus einer Kiste unter dem Bett zerrte er plötzlich einen hässlichsten, entstellten Mann ohne Beine hervor. Dieser tanzte auf Kommando für mich, führte Kunststückchen auf und sprang nur mit der Kraft seiner Arme bis auf die Höhe meines Kopfes. Die Erwähnung dieses menschlichen Froschs in meiner Autobiografie inspirierte die Schreiber von Akte X zu einer der verstörendsten Episoden der gesamten Serie. Sie wurde sofort nach der Erstausstrahlung ins Archiv verbannt und erst zufällig Jahre später bei einem Rerun wieder ausgestrahlt. Okay, welche Folge ist das? Weil ich bin eigentlich jetzt sämtliche gesehen. Vielleicht lief die aber nie in Deutschland. Vielleicht lief die einfach nicht. Vielleicht war die einfach... Moment, es gibt X-Files in den X-Files. Das ist ja fantastisch. Das ist ein bisschen krass, ja. Ich weiß auch nicht genau, wie die heißt. Ich kann dir aber, ich habe einen Link dazu, den kann ich dir immer noch für die Shownotes zur Verfügung stellen. Sehr gut. Das sollten wir mal zusammen angucken. Ja. Hätte ich auch Bock drauf. Neuntens, die Höhe meines Kopfes war übrigens nicht so hoch. Er endete bei 1,65 Meter. Und zehntens, bei 1,65 Meter ohne Melone. Das ist ein schöner Hinweis. Oh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber auch hier wieder, ist es jemand wie, ich weiß gar nicht, ich glaube Jürgen war es, mal neulich gesagt hat, so ein, was, den hatten wir noch nicht, das gibt's ja gar nicht. Ja, davon glaube ich gibt's noch ganz schön viele. Nachdem ich jetzt doch die Diskette von Oliver geknackt habe, habe ich da echt noch eine ganz schön lange Liste an Dingen. Du hast sie knacken lassen. An Themen. Nein, ich habe das, ich habe es in die Post gebracht und selber aus dem Briefkuvert befreit und überhaupt. Oh, verstehe. Na dann. Ich guck mal, ob da Charlie Chaplin auch drauf stand. Nee, stand nicht drauf. Jetzt wäre es geil gewesen, wenn so ein Floppy-Einlesegeräusch gewesen wäre. Und warte. Warte. Ah, Disk Error. Ah, retry. Na dann. Na dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.